Ein Lied mit dem Titel Soldat, Soldat von Wolf Bierhahn. Soldaten! Es ist uns endlich gelungen, nach 6 Monaten eine Genehmigung zu bekommen, die Unterwäsche zu wechseln. Fangen wir also gleich damit an. Zimmermann wechselt mit Schirm, Schmidt mit Lehmann, Hartes mit Zeck, Schirm mit Karsten.